Hier ist immer noch der Deutschlandfunk, die Sendung Soundcheck. Es geht immer noch um Lichtspiele. Am Mikrofon reflektiert auch immer noch Thomas Elbert. The light pours out of me, das Licht ergießt sich aus mir. Damit kann man seine ganze Kraft verlieren. Und wenn die Blutlichter leuchten, dann ist es höchste Zeit, dass etwas anders wird. The Freeze kann davon ein Lied singen. I'm just not able anymore. The Concert Angels mit Light Years. In diesen Lichtjahren reißt die Zeit. Sie erscheinen, also die Zeit erscheint wirklich weit weg. Ein Hauch der Unendlichkeit, den wir Menschen nicht fassen können. Doch haben zum Beispiel die Sterne für uns eine große Bedeutung, nicht nur als Orientierung, sondern auch als Lichtspiel am Himmel. Das Licht, das nicht ausgeht. The light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord, at all. Oh, I haven't got one. Oh, oh. And if a double-decker bus crashes in, Smith mit The Light That Never Goes Out. Fasst man das Licht als Hoffnungsträger aus oder auf, so geht alles Leben zum Licht. Oder wie es die Bad Brains formulieren, Rock for Light. Little thing I don't know. But there isn't a problem that you mean. We don't want no war. We don't need no violence. We just want what's right. So peace and love. Bei Brains mit Rock for Light. Wenn das Licht ausgeht, dann ist Dunkelheit angesagt. Auf dem Broadway ist das eine Katastrophe. Eine künstliche Welt, die von ihren Lichttäuschungen lebt, wird ein beklemmender Ort. The light dies down on Broadway. The Light That Dies Down on Broadway von Genesis. Vom Licht, das einfach ausgeht, zu jenem, das einen täuscht, einen auf falsche Pfade leitet. Wehe, man folgt ihm, dem Irrlicht. nichts getan. Leugnet eure Grenzen, verratet eure Rassen. Denn ich flehe euch an, haltet Frieden, haltet eure Hand. Begabte Menschen, alte Kriege, fliegen übers Land. Ich flehe euch an, haltet Frieden, haltet eure Hand. Ihr habt alle Herzen, habt auch Seelen, habt ihr auch Verstand. Thank you. Das war zuerst einmal das Irrlicht von der Gruppe Das Ich und im Anschluss daran ging es vom Irrlicht zum Mondlicht, nämlich Moonchild von Fields of the Nephilim. Das nächste Lied hat eher was mit verschwindendem Licht zu tun, aber mit etwas, ja, mit dem Nachglühen des verschwindenden Lichts, so nach dem Motto, das Licht ist irgendwie noch da, man sieht irgendwie noch die letzten Funken. Auf. We welcome to the world. The flight just arrived at gate 17. We welcome to the world. The ones who left to find other states of mind while others stayed behind. We welcome to the world. The ones who couldn't live it. Too late to begin it and too soon to end it. For they are the returning generation. We welcome to the world. The flight just arrived at gate 17. Would all passengers have been in search of other ways of living? Check it information if you're debriefing. For they are the returning generation. Welcome to the world where shares can go down as well as up. Somewhere in the center, we'll see those real, and the index drops. Research and development. I'm in my element, the last of the elephants, brainstorming. Never mind what's relevant, and never mind selling it. While the power drains from the mainframes, I'm surfing on the brainwaves, singing. Free the slaves, Jesus saves, another bullshit literature, washed down in the rainstorm. Welcome to the afterglow. Welcome to the show. Welcome to the world. Check your hostility at gate 17. This is information. We eat, we sleep, we shit, and fuck, and die, we speak, we hope, we learn, we try. Welcome to the afterglow. Welcome to the show. For we are the returning generation. Just arrived at gate 17. Would all passengers have been in search of other ways of living? Check it information for debriefing. Momus mit Afterglow, dem Nachglühen sozusagen. Vom Nachglühen zum kleinen Licht, der Hoffnung im Dunkel, der Idee im Nirvana. Bob Mould, See a Little Light. I heard your voice coming from somewhere above. die englische Gruppe The Camberwell Now. Sie sangen über das Licht der grünen Laterne Green Lantern. Weiter geht's mit der englischen Band Levitation. Sie singen über Bögen aus Licht und Tau, Arcs of Light and Dew. Das war Arcs of Light and Dew von Levitation. Und damit geht auch diese Soundtrack-Sendung zu Ende. Das Thema war Lichtspiele. Und das letzte Stück, das zeigt, wohin wir entschwinden werden, nämlich in die Sterne, Life Up in the Stars. Und das kommt von Captain Sensible. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt Tschüss. Just deserve.